Kairo, 11. Februar 2011. Hurriya, Freiheit, rufen die Menschen in der ägyptischen Hauptstadt. Vor wenigen Minuten hat Vizepräsident Omar Suleiman den Rücktritt von Hosni Mubarak verkündet. Die zentrale Forderung hunderttausender Demonstranten ist erfüllt. Ein historischer Augenblick. Mit dem Rückzug von Staatspräsident Mubarak kapituliert schon der zweite arabische Machthaber vor dem Druck der Straße. 4 Wochen zuvor war es der tunesische Präsident Ben Ali, der vor dem wütenden Volk ins saudische Exil floh und damit Tunesien zum Fanal für einen politischen Umbruch in der Mittelmeerregion machte. Dass die langjährigen Herrscher im arabischen Raum dem Druck der Massen nicht standhalten konnten, hat die Weltöffentlichkeit überrascht. Ihre Regime galten als stabil. Die Macht hatten sie teilweise mit finanzieller und materieller Unterstützung des Westens über Jahrzehnte konsolidiert, den Unterdrückungsapparat perfektioniert. Eine sichtbare Opposition gab es in diesen Ländern nicht, allenfalls ein Brodeln unter der Oberfläche der schnell wachsenden Bevölkerungen, Unzufriedenheit vor allem bei jungen Menschen. Die sind gedemütigt durch das herrschende Apparat. Der Motto der Revolution ist Nein, Al-Hugra. Al-Hugra ist Demütigung. Wir wollen unsere Menschenwürde haben und das vereint er wohl. Analysiert der Marburger Politikprofessor Rashid Weissa. Mangelnde Meinungsfreiheit, soziale Ungerechtigkeit und miserable wirtschaftliche Perspektiven für die junge, gut ausgebildete Bevölkerung. Die Experten sind sich heute einig, dass auch die demografischen Entwicklungen die Aufstandsbewegung ermöglicht haben. Und doch ist die Frage offen, warum der Protest gerade zu diesem Zeitpunkt und in dieser Geschwindigkeit zum Erfolg führte. Der Blogger Slim Amamou, nach der Revolution zeitweise Mitglied der tunesischen Übergangsregierung, hat darauf eine Antwort. Die sozialen Netzwerke waren sehr, sehr wichtig. Sie haben die Organisation der Proteste ermöglicht und sind somit über die Rolle der klassischen Medien hinausgegangen. Aus ihnen sind die Ideen der Revolution entstanden. Sie haben sie dann verbreitet. So wurden aus sozialen Protesten politische Aufstände mit dem Ziel, Ben Ali aus dem Amt zu jagen. Das gelang dank Facebook und den sozialen Medien. Die Menschen wurden in Echtzeit informiert und miteinander verbunden. Das hat ein gemeinsames Bewusstsein geschaffen. Wie mächtig dieses gemeinsame Bewusstsein war, hat die Aktivisten wohl selbst überrascht. Aufgestaut hatte sich der Protest über viele Jahre. Allein im Internet lässt sich spätestens seit 2005 nachzeichnen, wie sich auf Blogs eine regimekritische Bewegung formiert hat. Im vergangenen Jahr hat diese Bewegung dann an Dynamik gewonnen. Sichtbares Zeichen, die Reaktionen auf den Tod eines jungen Bloggers aus Ägypten. Auf YouTube tauchten plötzlich selbstproduzierte Videos mit Bildern der Leiche von Khaled Said auf, untermalt mit Trauermusik. Das Schicksal des 28 Jahre alten Bloggers hat eine große Bedeutung für die Revolution, glaubt der arabische Journalist Khalid El-Kautit und verweist auf die Facebook-Seite Wir sind alle Khalid Said mit heute mehr als 1 Million Unterstützern. Nun, die Seite wurde gegründet, als letztes Jahr die Polizei einen Blogger zu Tode geprügelt hat. Und es gab einen Prozess. Aber man hat gesagt, er ist gestorben, weil er Drogen genommen hat und so. Dennoch waren die Bilder von seiner Leiche, war sehr eindeutig, dass der geschlagen wurde. Der erste Aufruf zur Demo am 25. Januar kam von dieser Seite als, lasst uns so tun wie die Tunesier. Sind die geglückten Revolutionen in Tunesien und Ägypten also Facebook-Revolutionen, wie man es auf Souvenir-T-Shirts in den Bazaren von Tunis oder Kairo heute lesen kann? Der weißrussische Internettheoretiker Jewgeni Morosow kann darüber nur schmunzeln. Schon ein Blick auf die Zahl der Internetanschlüsse in der arabischen Welt lässt ihn zweifeln. Nur rund 3,5 der mehr als 10 Millionen Tunesier verfügen heute über einen Zugang zum Netz. In Ägypten sind es mit einem Fünftel der Gesamtbevölkerung prozentual noch weniger. Besonders in ländlichen Regionen ist ein Internetanschluss die Ausnahme und nicht die Regel. Für Morosow ist die Debatte über die Facebook- und Twitter-Revolutionen vor allem eine große Übertreibung der Medien, die plakative Thesen liebten und schwierige Erklärungsmuster mieden. Das Internet reißt weder sämtliche Grenzen ein, noch bringt es automatisch Demokratie oder fördert die Globalisierung. Wir schreiben dem Netz Qualitäten zu, die es nicht hat, sagt der Stanford-Professor. It was a very popular view in the 90s that the Internet is going to destroy all borders, bring democracy, you know, empower globalization, but it just wasn't true. We ascribed certain qualities to the Internet, which it didn't have. In seinem Buch The Net Delusion weist Morozov den sozialen Medien einen Platz am Spielfeldrand zu. Natürlich erleichterten sie kollektives Handeln, aber ihre Wirkung sei vergleichsweise gering. Revolutionen entstünden nicht spontan im Netz, sie brauchten lange Vorarbeit. In einem Aufsatz zu den Aufständen in Tunesien und Ägypten schreibt er: Die tatsächliche Geschichte von Volkserhebungen neigt dazu, die gewöhnlich der Technik zugeschriebene Schlüsselrolle in den Hintergrund zu rücken. Will sagen, Technik wird von Revolutionszeitzeugen überschätzt, weil der Augenschein zählt. Historiker widersprechen aber der These, dass die Erfindung von Buchdruck, Fernsehen oder Internet für die Revolutionsgeschichte nebensächlich sei. Man weiß, welche entscheidende Rolle die Medien bei der Vorbereitung der sanften Revolution in Osteuropa 89 gespielt haben, ohne in der DDR die tiefgreifende Wirkung der westdeutschen Medien und ohne den Samizdat und so weiter, hätte es keine Revolution gegeben. Bilanziert der Revolutionshistoriker Etienne François. Doch auch für den Historiker bleibt es am Ende schwierig, die genaue Mobilisierungsmacht des Netzes ein- und abzuschätzen. Dabei ist die Frage der Wirkmechanismen hinter der Revolution von großer Bedeutung. Nur wer sie versteht, kann Vorhersagen treffen und prognostizieren, ob ein Aufstand erfolgreich sein kann oder zum Scheitern verurteilt ist. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Marie Möller von der Universität Münster versucht sich dieser Frage mit einer Kosten-Nutzen-Analyse zu nähern. Sie geht davon aus, dass Menschen in einer Diktatur grundsätzlich wenig Anreize haben, ihren Protest auf die Straße zu tragen. Die Aussicht auf harte Bestrafung durch das Regime ist viel zu groß. Die Bedeutung der eigenen Beteiligung für den Sieg der Revolution aus persönlicher Sicht zu gering. Ja, es ist ein öffentliches Gut und jeder hätte den Anreiz zu sagen, ich fahre lieber Trittbrett. Revolutioniert ihr? Ich schaue mir das aus sicherer Entfernung an und am Ende profitiere ich ebenfalls vom öffentlichen Gut. Doch vor der Revolution steht erst einmal die Information. Als Ersatz für die zensierten staatlichen Medien können sich Menschen in Diktaturen mittels Facebook, Blogs und Twitter alternative Informationskanäle ins Haus holen, inklusive der Möglichkeit, ersten vorsichtigen Protest zu formulieren. Das Risiko, dabei erwischt zu werden, sage ich jetzt einfach mal, ist natürlich viel geringer, als wenn ich mich auf die Straße stelle. Und in diesem Zuge haben die Leute sozusagen erkannt, dass es nicht nur ihnen so geht, sondern vielen anderen auch in dem Land. Und sie konnten sich dadurch sozusagen, ohne sich einer großen Gefahr auszusetzen, zu großen Protesten koordinieren. Und wenn viele Menschen an einem Ort zur gleichen Zeit sind, ist das Risiko, vom Regime bestraft zu werden, natürlich deutlich geringer. Die Ökonomin Möller glaubt, dass die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter das für Massenproteste so entscheidende sogenannte vorgelagerte Koordinationsproblem lösen. Eine Analyse, die Psychologen teilen. Das Internet kann Masse generieren, bevor Masse sichtbar ist. Das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise müssen sie immer ein Ereignis haben, das sie in irgendeiner Art und Weise medial aufbereiten. Jetzt sind wir in einer Situation, wo durch die Systemeigenschaft des Internets sich Masse sozusagen entwickelt, lange bevor die sichtbar wird auf der Straße. Betont der Bremer Psychologieprofessor Peter Kruse. Das Internet als Schleusenwärter der Angst und Koordinationsmedium besitzt demnach vor allem in der Frühphase eines Massenaufstandes Bedeutung. Damit erklärt sich für die Forscher, warum die Revolution nicht in sich zusammenfiel, als das Regime Ägypten vom Internet abgeklemmt hat. Einmal in Gang gebracht, nähert sich die revolutionäre Dynamik selbst. Zumal es dem Regime nicht gelungen war, das mächtige Sprachrohr der Revolution, den Fernsehkanal Al Jazeera, zu stoppen. Violent clashes between rival groups marks a significant shift of events in Egypt. Mubarak's supporters enter Tahrir Square in an attempt to take back the streets. Die pausenlose Berichterstattung des Nachrichtensenders wurde nicht nur in den Revolutionsländern selbst, sondern auch im Ausland verfolgt. Via Internet konnten sich Sympathisanten der Revolution überall auf der Welt virtuell an dem Aufstand beteiligen. Ich bin morgens aufgewacht und gucke meine E-Mails an und lese nur Intent in Ägypten ist aus. Und wir haben dann ungefähr 2-3 Stunden gebraucht, um uns zu überlegen als Organisation, was können wir jetzt tun? Wir sind hier Techies und haben Erfahrung, aber Netz ist halt aus. Und irgendjemand hat sein altes Modem ausgegraben. Telefonleitungen gingen ja noch nach Ägypten und von Ägypten raus auch die Anrufe. Und da haben wir Modem-Einwahlpunkte aufgesetzt. Und dann können Menschen diesen Rechner anrufen und über diesen Rechner ins Internet rein. Berichtet Stefan Urbach von der Netzorganisation Telecomix. Bekannt gemacht hat Telecomix seinen Service für die bedrängten Revolutionäre, indem man Computerläden, Universitäten und Bibliotheken in Ägypten mit Faxen bombardierte, in der Hoffnung, dass dort jemand die Anleitung für diese Blockadeumgehung weiterverbreiten würde. Und tatsächlich, das Angebot wurde genutzt. Und wir haben festgestellt, also auch im Nachgang in Gesprächen, dass die Leute, die unsere Verbindung benutzt haben, sehr froh waren, dass wir die standardmäßig anonymisiert haben, verschlüsselt haben und alles, dass sie sich so frei ausdrücken konnten. Trotzdem diente das Netz in dieser brenzligen Phase der Revolution vor allem für persönliche Nachrichten, nicht zu politischen Debatten. Es ging einfach dann in dem Augenblick nur darum, ich will meinen Freunden oder meiner Familie sagen, mir geht es gut, es ist mir nichts passiert. Eine andere Form, die Revolution in Ägypten zu unterstützen, wählte der Suchmaschinenbetreiber Google. Er schaltete Telefonanschlüsse, mit deren Hilfe Menschen Audiobotschaften hinterlassen konnten, die dann via Twitter verbreitet wurden. Speak to Tweet heißt der Service, den heute Regimegegner in Syrien nutzen. Assalamu alaikum. Yasqut Bashar al-Assad. Yasqut Bashar al-Kha'im. Yasqut Bashar al-Kha'im. Aashat Syria harra abiyya. Ist das Netz also doch das unbesiegbare Instrument der Freiheit, das sogar durch Zensur und Internetsperren nicht zu überlisten ist? Einiges spricht dafür, mit einer abschließenden Antwort auf diese Frage noch zu warten. Wir erleben ein Wettrüsten einerseits zwischen Zensurinfrastrukturen, die immer intelligenter werden, und gleichzeitig natürlich Gegenstrategien, wie man die so umwinden kann. Warnt der deutsche Netzaktivist Markus Beckedahl und verweist beispielhaft auf die Lage in China. Zudem wird spätestens nach den jüngsten Ereignissen kein Regime mehr die Gefahren des Netzes für seine Machtbasis unterschätzen. Was wir, glaube ich, einkalkulieren müssen, dass das Überraschungsphänomen Internet jetzt kein Überraschungsphänomen mehr ist. Also alle Menschen, die mächtig sind, werden frühzeitig einkalkulieren, dass sie dort einen Bereich haben, mit dem sie vorsichtig umgehen müssen. Und das war auch der Teil, der in Nordafrika eben sehr deutlich war. Die Eskalationsstufen sind eingeleitet worden von den Mächtigen, die sich bewusst waren, dass sie frühzeitig eingreifen müssen, um etwas zu verhindern. Die Warnungen des Organisationspsychologen Peter Kruse treffen bei Stanford-Professor Moroschow auf offene Ohren. Er bleibt auch nach der jüngsten Revolutionswelle skeptisch, was die Bedeutung des Netzes für den Freiheitskampf betrifft. Es gibt die Annahme, dass man Völker nur mit genügend Computern und Internetzugängen ausstatten müsse, um sie auf den Demokratisierungspfad zu bringen. Das ist Quatsch. Stattdessen kann man beobachten, wie einige Staaten den Cyberspace für Propaganda nutzen. Regierungen aus Russland, China oder Iran kaufen und trainieren Blogger, damit diese in ihrem Sinne politische Themen kommentieren. Die Regierungen machen das, weil Zensur im Cyberspace weniger effektiv ist, als sie glauben. Denn in dem Moment, wo man etwas Kritisches in einem Blog veröffentlicht, auch wenn es dann sofort gelöscht wird, wird es durch tausende andere Blogs weiterverbreitet. Der einzige Weg, diese Botschaften unter Kontrolle zu bringen, ist, die Information zu verdrehen. Zum Beispiel, indem man den Blogger, der etwas Kritisches geschrieben hat, zu einem CIA-Agenten erklärt. Wie Diktaturen diese Instrumente ausspielen können, zeigt sich derzeit bei den Protesten in Syrien. Der mächtige Geheimdienst hat seine Überwachung der Regimegegner auf Twitter und Facebook ausgebaut und macht Jagd auf identifizierte Online-Aktivisten. Unterstützt wird er von regimetreuen Usern, die die Seiten der Dissidenten attackieren. Cyber-Aktivisten, die das eigene Volk und das Ausland über das brutale Vorgehen des Regimes informieren, riskieren ihr Leben. Die Euphorie über die Macht des Netzes im Kampf gegen Diktaturen könnte also verfrüht sein. Das Internet ist am Ende nur ein Kommunikationsmittel und kann einer Freiheitsbewegung genauso dienen wie Diktaturen. Ein aktueller Beleg dafür, dass das Netz an sich weder gut noch böse ist, weder glaubwürdig noch unglaubwürdig, ist der Fall der 25 Jahre alten Syrerin Amina Abdullah Araf al-Omari. Eine mutige Regimegegnerin, daran bestand für Leser ihres Blogs A Gay Girl in Damascus kein Zweifel. Sie würde sogar ihr Leben für die Revolution in ihrer Heimat geben. Doch seit ein paar Tagen steht fest, die lesbische Bloggerin hat nie existiert. Sie war das Kunstprodukt eines 40 Jahre alten US-Amerikaners, der sie im Internet erschaffen hatte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Als ich die ersten Medienberichte über das Blog gelesen habe, war ich sehr geschmeichelt und beeindruckt von mir selbst. Ich hatte etwas geschrieben und veröffentlicht, was reine Fiktion war, aber von der Öffentlichkeit als Realität angenommen wurde. Über die Reaktion der Gegner machte sich Tom McMaster bei seiner erzwungenen Enttarnung nach einem handwerklichen Fehler keine Illusionen. Wenn ich jetzt in der syrischen Regierung wäre, würde ich mich an den Pranger stellen, um zu beweisen, wie das Ausland Syrien verleumdet. Das war natürlich nicht meine Intention. Was das syrische Regime frohlocken ließ, war für viele westliche Journalisten eine peinliche Niederlage. Nicht nur der britische Guardian, auch andere große Zeitungen hatten intensiv über das Schicksal der vermeintlichen Freiheitskämpferin berichtet. Sie waren ausgerechnet über die Fallstricke eines Mediums gestolpert, das sie für einen mächtigen Verbündeten der guten Sache hielten. Der Fall der erfundenen Bloggerin zeigt, welche Möglichkeiten der Irreführung das Internet bietet. Auf dieser Klaviatur werden auch Diktaturen in Zukunft besser zu spielen wissen. Derweil bemühen sich die Netzaktivisten, auf die schon heute bekannten Schwachstellen hinzuweisen. Dem zeitweise inhaftierten tunesischen Blogger Slim Amamou fällt hier vor allem das soziale Netzwerk Facebook ein. Facebook war auch während der Revolution und danach nicht immer eine Unterstützung. Facebook hat Seiten und Benutzerkonten gelöscht. Das machen sie auch heute noch bei Nutzern, die Pseudonyme benutzen. Facebook besteht darauf, dass die Nutzer ihre richtigen Namen verwenden. Das macht auch heute noch Probleme, zum Beispiel bei den Dissidenten in China. Und trotzdem ist Amamou überzeugt, dass die Technik der Freiheit am Ende dauerhaft Kraft und Stimme geben wird. Die sozialen Netzwerke sind meiner Meinung nach die Grundlage moderner Gesellschaften. Aber die bestehenden sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter, wobei Twitter viel besser ist als Facebook, sind zentralisiert, zu 100% in privatem Besitz und auch noch im Ausland. Das muss sich ändern. Es gibt bessere Technologien, die die Netzwerke wirklich zu Instrumenten der Freiheit machen können. Und daran werde ich arbeiten. Genau wie die US-Regierung. Nach Recherchen der New York Times finanziert Washington ein Entwicklungsprogramm zum Aufbau von Schattennetzwerken für das Internet und Mobiltelefone. Das Ziel, Dissidenten in diktatorischen Regimen zu unterstützen. Die neue internetbasierte Infrastruktur soll nun leicht, beweglich und von außen weder abzustellen noch zu kontrollieren sein. Der Traum von der Technik im Dienste der Freiheit ist also auch an dieser Stelle noch lange nicht ausgeträumt.